Sie hören Popstop, das Musikradio, und nun wieder Hits und ihre Vorlagen. Wir sind bei Folge 77. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Stück von der Gruppe Blood, Sweat and Tears. Ja, Heidi, Heidi, Hau oder Heidi, Hau nur. Es ist eine Nummer, die kommt so aus der Tiefe des Raumes, wenn man es genau betrachtet. Cab Calloway hatte 1934 also einen Kurzfilm, der nannte sich dann Heidi, Hau. Und dann hat es auch gesungen. Und 1947 gab es wieder einen Film mit Galloway, der hieß Heidi Ho. Und die Phrase Heidi Ho appears steht hier in Galloways Song Minnie the Moocher, Heidi, Heidi Ho. Und ich habe diesen Titel hier von Platz bei den Tieren richtig geliebt und habe dann mal hingeschaut und habe festgestellt, ach guck mal, das ist ja geschrieben von Carole King und ihrem damaligen Mann Jerry Goffin. Und die waren eigentlich in den 60er Jahren für viele, viele Teen-Hits verantwortlich. Und da dachte ich mir, guck mal, das hat sie sich aber weiterentwickelt, die Carole. Und jetzt singen sogar schon Platz bei den Tears, Titel von ihr. Das war für mich auch immer das Original. Wenn man jetzt dann ein bisschen mehr recherchiert, stellt man fest, oh, da gab es aber doch schon vorher schon Aufnahmen vor Platz bei den Tears. Die erschienen mit ihrem Titel Mitte des Jahres 1970. Vorher war schon ein Album erschienen, das hieß Dusty in Memphis. Und da singt sie den Titel schon drauf und da heißt er dann That Old Sweet Roll, Klammer auf, Heidi Ho, Klammer zu. Aber das ist auch nicht das Original. Eine gewisse Leslie Uggams sang den Titel 69 oder ein Tam White. Tam White sang ihn auch im Jahre 69, aber das alles ist nicht das Original. Schon erstaunlich. Und wenn man das jetzt hört, sagt man, oh, das ist aber dem von Blood, Sweat and Tears sehr, sehr ähnlich. Also, das heißt mit anderen Worten, Blood, Sweat and Tears dürften die Version von der Gruppe The City gekannt haben. The City mit dem Original von Heidi Ho. Howdy. kam einem die Stimme doch bekannt vor, oder? Wenn man dann noch mal ein bisschen mehr recherchiert, stellt man fest, 1968 hat sich Carole King getrennt von ihrem Mann Jerry Goffin und ist dann mit ihren beiden Töchtern nach Kalifornien gezogen und hat gesagt, jetzt versuche ich doch hier mal was völlig Neues, und hat in Los Angeles als Gruppe The City zusammen mit Charles Larkey, der hat da mitgespielt am Bass, und Danny Kortschmer an der Gitarre und sie selber am Piano und Gesang, diesen Titel hier aufgenommen. Also das Original von Heidi Ho ist zwar offiziell von der Gruppe The City, aber inoffiziell, wenn man es genau nimmt, ist es eben Carole King selbst, die das Original gemacht hat von Heidi Ho und nicht Platz bei den Tiers und auch nicht Dusty Springfield. So, aber das ist ja auch geklärt. Gibt ja viele, die diese Serie verfolgen und sagen, boah, das wusste ich gar nicht. Und das sind dann eben auch mal so ein paar Sachen, die man ausgräbt und stellt fest, boah, ist ja doch interessant. Also ich muss auch zugeben, diese Version von The City alias Carole King hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber es gibt so viele Titel, die erschienen sind, von denen man nicht weiß, wer das Original macht. Hier kommt ein wunderschöner Titel, der heißt Mustang Sally, Mustang Sally. Das Ding erschien irgendwann im Jahre 1966 rum und war ein riesengroßer Erfolg von Wilson Pickett. Zeit, wenn man will, der Soul Music erfolgreich, diese Nummer hier, 1966, 67, da war die Soul Musik nicht nur in den USA, sondern auch hier in Europa überaus erfolgreich. Aber von wem ist das Original? Das stammt von einem gewissen Bonnie Rice. Bonnie Rice, Er wurde 1933 geboren in Clarksdale in Mississippi. 1950 ging die Familie nach Detroit und in Detroit kümmerte man sich dann doch ein bisschen mehr so um Rhythm and Blues oder um die angehende Soul Music. Er wurde Mitglied in der Gruppe, wurde dann Mitglied bei den Falcons. Die Falcons von 1957 bis 1963 war Bonnie Raitt Mitglied bei den Falcons. Neben ihm war Eddie Floyd, Wilson Pickett und Joe Stubbs. Und hat mit denen auch lange gemacht, aber irgendwie als Sänger, als Musiker war er nicht so erfolgreich. Dann schrieb er Songs für andere und das brachte ihm wirklich Erfolge. Inzwischen nannte er sich dann Mac Rice oder sogar Sir Mac Rice. Sir Mac Rice hat also, wenn man so will, das Original gemacht von Mustang Sally. Und das war im März des Jahres 1965. Mustang Sally, I think you better slow your Mustang down. Mustang Sally, my baby, think you better slow Mustang down. Oh, now you've been running all over town, I'ma have to put your big feet on. Sir Mac Rice, aber da fehlt ein bisschen der Drive dahinter. Interessanter Mann, hat sehr viel geschrieben für sehr, sehr viele, sehr bekannte Interpreten, die hingegangen sind und haben gesagt, was hat er denn noch so geschrieben? Ike und Tina Turner haben zum Beispiel was von ihm gesungen oder Johnny Taylor oder Rufus Thomas, Etta James, Eddie Floyd, Buddy Guy, Rascals, Kingsman und alle haben was gemacht. Er ist gestorben im Jahre 2016. Er hat inzwischen Alzheimer und er ist an den Folgen vom Alzheimer gestorben, dieser Sir Mac Rice. So zur selben Zeit, fast zur selben Zeit wie Wilson Pickett mit seinem Mustang Sally, war erfolgreich James and Bobby Purify. James and Bobby Purify machten einen Titel, der da hieß I'm Your Puppet. Thank you. Im September 1966 ist diese Platte erschienen vom Duo James and Bobby Purify. Das war ein gewisser James Lee Purify, Jahrgang 1944, und sein Cousin Robert Lee Dickey. Und den nannte man jetzt einfach Bobby Purify, damit war die Sache dann einfacher. Jahrgang 1939, da hatte übrigens irgendwann keine Lust mehr, als Bobby Purify durch die Gegend zu ziehen, wurde dann ersetzt durch einen gewissen Ben Moore. Dann war eben einfach Ben Moore Bobby Purify, ist ja völlig wurscht gewesen. James Lee Purify war auf jeden Fall mit dabei. So, jetzt, wer machte das Original? Das Original wurde geschrieben von einem gewissen Dan Penn. Dan Penn hieß richtig Wallace Daniel Pennington oder heißt immer noch, soweit ich weiß, lebt er noch, Jahrgang 1941, Songschreiber, der sehr viele erfolgreiche Songs geschrieben oder zumindest mitgeschrieben hat oder aber auch produziert hat. Zum Beispiel ist von ihm produziert worden die Nummer The Letter von den Boxtops. Und er hat sehr viele schöne Songs geschrieben und manchmal eben auch aufgenommen. Und er, dieser Dan Penn, hat mitgeschrieben an I'm Your Puppet und von ihm ist das Original. Pull a string and I'll wink at you. I'm the puppet. I'll do funny things if you want me to. I'm the puppet. Das Musikradio mit Hits und ihre Vorlagen. Jetzt kommt eine Platte, die kennen Sie ganz bestimmt. In irgendeiner Version haben Sie den Titel schon mal gehört. Diese Version von That Old Black Magic, die jetzt kommt, wird gesungen von einem gewissen Samuel George Davis Jr. Wir kennen ihn besser als Sammy Davis Jr. Black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Then I got those fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle that I feel inside. And then that elevator. starts its ride. And down and down and down I go, around and around and around I go, like a leaf that's caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm all aflame. I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, kiss, kiss, kiss, kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. Hey, you're the mate, the one, the chick, the thing that I was just created for. And every time your lips meet mine, down I go, round I go, like a leaf that's caught the tide. Well, I should stay away, but what can I do? I hear your name, and it drives me insane. I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, your kiss, your kiss, your kiss, you gotta put out the fire. You're the love, the love, the lover that I was waiting for. You're the one, you're the man that I was created for. And every time your lips meet mine, well, down and down and down I go, round and round and round I go. In a spin, man, and I dig that spin, I'm in. Like a chumba, oh, black magic caller. You're a dirty robber, oh, black magic caller. Hoo-ha, stay in the car, oh, black magic caller. You four men go that way, the rest of you come with me. Under that old Tja, wer machte das Original davon? Ja, da gibt es viele verschiedene Aussagen, die alle beziehen sich auf das Jahr 1942, 43. Denn in jenem Jahr wurde dieses Lied geschrieben, und zwar für einen Film, der da hieß Star Spangled Rhythm. Und in dem Film wurde es gesungen von einem Johnny Johnston. Aber das wurde dann eben nicht als Platte veröffentlicht. Erstmals aufgenommen wurde der Song im Juli, am 15. Juli des Jahres 1942 von Glenn Miller und seinem Orchester. Die erste Veröffentlichung soll angeblich gewesen sein im November 1942. Also nach der Aufnahme von Glenn Miller. Das ist dann schon wieder eine schwierige Angelegenheit. Was ist also das Original? Wir hätten zwei zur Verfügung. Einmal eben die Aufnahme aus dem November 1942 und die war von Judy Garland und dem Orchester von David Rose oder von Glenn Miller und seinem Orchester aufgenommen eben am 15. Juli 1942. Selbst wenn wir die jetzt mal als das Original von That Old Black Magic. Magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Aflame. erstaunlich, wie nah die Aufnahmetermine manchmal ragen. Also der eine machte was im Juli und der andere im November. Da kann man ja noch sagen, das sind mehrere Monate dazwischen. Aber jetzt habe ich so eine schöne Sache. Da ist die eine Aufnahme gemacht worden im August des Jahres 1955 und die andere im Mai. Also das liegt schon echt beieinander. Und kann wirklich so sein, dass die Verlage auch natürlich dafür gesorgt haben, dass es weitere Aufnahmen von einem Titel gibt. Denn der Verlag kann ja nur verdienen, wenn es möglichst viele Versionen von so einem Stück gibt. Hier ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1955, August. Ella Mae Morse and Big Dave and His Music machen eine Nummer, die da heißt Razzle Dazzle. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. If it's all night long. Now here's a dance. Wackadoo, wackadoo. Everyone can do. Wackadoo, wackadoo. It's the hipster's dance. Wackadoo, wackadoo. And the square cuts too. Wackadoo, wackadoo. Won't you take a chance? Wackadoo, wackadoo. This is all you do. Wackadoo, wackadoo. You just take your baby. Don't you leave that spot. Then you dance real crazy. Give it all you've got. That's the razzle dazzle. If you're ready or not. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle dazzle. So in der zweiten Hälfte der 50er Jahre ein bisschen mit Rock'n'Roll hervortun wollten, hatten diesen Titel natürlich auch im Repertoire. Das hier, Ella Mae Morse, die mehr aus der Richtung Rhythm and Blues kam, die machte diese Calhoun-Nummer Razzle Dazzle im August 55. Aber vor Ella Mae Morse machte noch ein gewisser Bill Haley mit seinen Kometen, die Originalversion. Er hat ja viele Titel gemacht, dieser Bill Haley. Rock Around the Clock kennt man und bringt man immer wieder mit ihm im Zusammenhang. Aber das war keine Originalversion von ihm. In dem Fall stimmt es mal. Razzle Dazzle, das Original von Bill Haley. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. It's all night long. Now here's a dance. A wackadoo, wackadoo. Everyone can do. A wackadoo, wackadoo. It's the hipster's dance. A wackadoo, wackadoo. And the square cats too. A wackadoo, wackadoo. Won't you take a chance? A wackadoo, wackadoo. This is all you do. A wackadoo, wackadoo. You just take your baby. Don't you leave that spot. Then you dance like crazy. Give it all you've got. That's the razzle dazzle. If you're ready or not. get set, get set. Now ready, ready, go. Everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, and it's all night long. Schöne Rock'n'Roll-Nummer aus den 50er Jahren. Und da wird man gleich sicher verblüfft sein, wenn man erfährt, was da eigentlich das Original von war, von Keep a Knocking, Keep a Knocking. Boah, das war eine dieser wilden Rock'n'Roll-Aufnahmen von dem kleinen Richard. Little Richard, Keep a Knocking. Ende noch der 50er Jahre, als Elvis Presley schon beim Militär war, war Little Richard immer noch ein, boah, unfassbar. Wenn der auf der Bühne stand, war wirklich was los. Da war dann Elvis später ein richtiger Waisenknabe gegen Little Richard. Aber der machte auch nicht das Original von Keep a Knocking. Du kannst ruhig klopfen, aber du kommst einfach nicht rein. Ich würde dir raten, geh weg, komm morgen nochmal wieder und dann versuchst du es nochmal. Das ist eigentlich der Inhalt, der komplette Inhalt dieses Titels. 1957. 1940 hat Jimmy Dorsey mit seinem Orchester eine Aufnahme davon gemacht. 1940, 17 Jahre vor Little Richard. Vor Jimmy Dorsey machte Louis Jordan eine Aufnahme mit seinen Tippany Five. Oder Bob Wills, der mehr so aus der Country-Ecke kam, der machte im Juli 1938 eine Aufnahme. Milton Brown machte ebenfalls in den 30er Jahren noch eine Version. Im August 1936. Lil Johnson kam 1935 und ein gewisser Bert Mays kam 1928. 1928 sind wir. Und in jenem Jahr, 1928, erschien auch das Original. Aber es war nicht von Bert Mays, sondern von einem Mann, der James Wiggins hieß. James Wiggins hatte den Spitznamen Bootlet. Bootlet Wiggins. So nannte er sich und so ist er dann auch immer aufgetreten und hat ein paar wirklich ganz interessante Platten aufgenommen. Und darunter war ein Titel, der heißt Keep a Knocking and You Can't Get It. So hieß das dann im Original bei Bootle It Wilson aus dem Jahre 28. Keep a knocking and you can't. Keep a knocking and you can't. Keep a knocking and you won't come in. Hold on tomorrow, mama, try it again. Don't you remember when I couldn't get in? Don't you remember when I couldn't get in? Don't you remember when I couldn't get in? Hold on tomorrow, mama, try it again. Like a dollar's in your can't get in. Like a dollar's in your can't get in. Like a dollar's in your can't get in. Hold on tomorrow, mama, try it again. Got your baby and you can't come in. I got your baby and you can't come in. Got your baby and you can't get in. Hold on tomorrow, mama, try it again. Stack of dollars and you can't get in. Stack of dollars and you can't get in. Stack of dollars and you won't come in. Hold on tomorrow, mama, try it again. Don't you remember last Friday night? Don't you remember last Friday night? Don't you remember last Friday night? I was on the door that I couldn't get in. Had my mammy and I couldn't get in. Had my mammy and you couldn't get in. Had my mammy and I couldn't get in. Out on the mother papa tried again. Had lock on and you can't get in. Had lock on and you can't get in. Had lock on and you can't get in. Out on the mother mama tried again. Schluss dran gemacht an den Titeln. Keine Ausblende, wie die früher kamen oder später kamen. Da hatte man sowas, da konnte man das blenden. Aber hier wurde von vorne bis hinten durchgespielt und dann war völlig zack und wurde vorne und hinten abgeschnitten und dann war der Titel fertig. 1928, wenn wir das gewusst hätten, im Jahr 1957, dass der Titel schon fast 30 Jahre alt ist, hätten wir gesagt, Little Richard, komm doch nicht her, nicht mit so einem alten Scheiß, spiel mal was Neues. Und wir wussten es alle nicht. Ich glaube, viele wussten es bis auf den heutigen Tag nicht. Woodlet Wiggins, so hieß der Mann, der das brachte. Und jetzt eine Nummer aus dem Jahre 1977. Ein gewisser Robert Gordon kam. Und Robert Gordon war so ein bisschen was wie so ein Abklatsch, ein Abziehbildchen vom ja, Rockabilly King. Rockabilly King aus den 50er Jahren. Und er machte eine Nummer, die da hieß Red Hot. My gal is red hot, your gal ain't doodly squat, yeah. My gal is red hot, your gal ain't doodly squat. Well, she ain't got money, but man, she's really got a lot. Viele, viele Versionen gibt es davon, zum Beispiel von Sam the Sham and the Pharaohs aus dem Jahre 66 oder die Rattles machten in 64, Bob Blumen 1957 oder Billy Riley und die kleinen grünen Männer machten es ebenfalls 57, aber das Original stammte aus dem Jahre 1955 und war von dem, der es auch geschrieben hat, Billy the Kid Emerson. My girl is red hot. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. My gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. Yes, she is. My gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. Say, man, I got a girl with a whole lot of bread. Yeah, I see you don't let that go right to your head. My gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. My gal can do the shimmy, she can do the boogie too. If she ain't a Jim Dandy, she's a snapperoo. My gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. All right. Sun, and that ain't all. She's not too large, just 5 feet tall. She's She's a little bitty mama, but she's on the ball. My gal is red hot. Your gal ain't doing the squat. She's got a lot of loving, but the money she's really got a lot. My gal is red hot. Your gal ain't. My gal is red hot. She ain't got a lot of money, but loving she's really got a lot. Yeah, and I got a girl ain't never been missed. My gal is red hot. Your gal ain't doing the spot. She ain't got a lot of money, but love it, she really got a lot. So, jetzt haben wir noch einen schönen Titel aus dem Jahre 1961 von Elvis Presley. Die Nummer heißt Judy. You say you found somebody new. Whose love will always be true. I don't know what it is to be alone. That's why I dread to know you're gone. Oh, Judy, don't let our sweet love wither and die like flowers in the fall. I love most of all. Oh, please come back, I promise always to be true. Oh, Judy, I'll never be anyone else, dear, but you. Nahm Elvis diesen Titel aufgenommen oder original aufgenommen wurde er im März 1960 von demjenigen, der die Nummer auch geschrieben hat, der als Interpret nicht so den großen Erfolg hatte, aber als Songschreiber war er recht erfolgreich. Teddy Raddle hieß er, Teddy Raddle, und der machte das Original von Judy. Und damit sind wir am Schluss der heutigen Folge von Hits und ihre Vorlagen. Musikzusammenstellung unter Mikrofon Frank Laufenberg. You say you found somebody new.